Hans im Glück. Hans war ein Sonntagskind, immer gut gelaunt und fröhlich, verstand er sich mit jedem, der ihn traf. 7 Jahre lebte er nun schon in der großen Stadt am Meer. Vor 7 Jahren hatte sein Vater ihn hergebracht, damit er beim Oheim ein Handwerk erlerne. 7 Jahre hatte er seine Eltern nicht gesehen, denn sein Elternhaus lag viele Tagesreisen vom Meer entfernt. 7 lange Jahre. Nun war seine Gesellenzeit vorbei und er war ein ordentlicher Schiffszimmermann und ein recht guter dazu, wie der Meister sein Oheim fand. Weil Hans so ein Sonnenschein war und die Kundschaft ihn so sehr mochte, wollte sein Onkel ihn gern weiter bei sich behalten, also sagte er ihm: »Hans, mein braver Geselle, nie hatte ich einen wie dich, und Kinder habe ich selbst auch keine. Bleib hier bei mir und arbeite weiter für mich. Es soll dein Schaden nicht sein. Wenn du bleibst, wirst du die Werft von mir erben und bist ein gemachter Mann.« Aber Hans erwiderte: »Gern würde ich helfen, Onkel, aber bitte versteh, 7 lange Jahre habe ich meine Mutter nicht gesehen, meinen Vater nicht gesprochen, meine Heimatstadt nicht besucht. Ich will wieder die Bäume sehen, auf die ich als Kind geklettert bin, will in den Seen baden und frische Luft atmen. Hier in der Stadt sehe ich nur Häuser und Kirchtürme. Ich hocke den ganzen Tag über der Arbeit und sehe die Sonne gar nicht mehr. Ich will die Hühner gackern und die Kühe muhen hören, wenn ich morgens aufstehe, und nicht das Getöse von Wagen, Rädern auf Pflastersteinen, wie hier in der Stadt. 7 Jahre habe ich brav getan, was von mir erwartet wurde. Nun will ich meinem eigenen Herzen folgen und zurück in die Heimat, zurück zu den Eltern, von denen ich gekommen bin und zu denen ich zurückkehren muss.« Der Onkel war nicht glücklich, seinen besten Gesellen ziehen zu lassen, aber er verstand ihn gut und er sagte zu ihm: »Es soll mir recht sein. Ich habe mir schon gedacht, dass es dich zurück nach Hause zieht, also will ich dich bereitwillig gehen lassen. Und weil du immer so fleißig, gewissenhaft und treu gewesen bist, sollst du von mir auch ordentlich entlohnt werden. Hier, diesen Klumpen Gold sollst du für deine Dienste erhalten. Damit wird dir ein neuer Anfang leicht fallen.« Hans sah den Goldklumpen und lehnte ihn sofort ab. Der Kloß war so groß wie sein Kopf, und selbst wenn er nicht von bester Güte wäre, so war er doch sicher ein Vermögen wert. »Das ist zu viel. Ich kann es nicht annehmen, denn ein so braver Geselle kann niemand sein, dass er so viel Gold dafür verdiente.« Doch der Oheim ließ sich nicht beirren und sprach: »Wenn ich mehr hätte, würdest du noch mehr von mir bekommen. Nun nimm das Gold, du hast mir bisher nie wieder Worte gegeben, da brauchst du nun auch nicht mehr damit anfangen. Ich bin froh, wenn ich dir helfen kann und du mich in guter Erinnerung behältst. Also geh mit dem Gold und passe auf dich auf.« Hans bedankte sich herzlich und steckte den Klumpen in seinen Beutel. Dann machte er sich nach 7 Jahren auf den Heimweg. Hans konnte sein Glück kaum fassen. Als kleiner Junge war er in die Fremde geschickt worden, und als junger Mann kehrte er nun zurück und brachte den Eltern einen ganzen Batzen Goldes als Geschenk. Fröhlich pfeifend wanderte er auf der Straße, die ihn nach Hause führen sollte. Dabei überlegte er, wie der Klumpen Gold am besten zu verwenden sei. Er malte sich vergnügt aus, wie er ein Haus in seiner Heimatstadt kaufte und eine eigene Werkstatt eröffnete. Oder sollte er sich, nachdem er seine Eltern wiedergesehen hatte, noch einmal in die Welt aufmachen und herausfinden, welche neuen Welten hinter dem Meer auf ihn warteten? Mit solch einem Klumpen Gold ließ sich schon einiges anfangen. Pferd und Wagen wären schon ein Anfang, dachte er sich, als der Brocken in seinem Beutel schwer auf seine Schultern drückte. »Wie schwer Gold doch ist«, sagte er sich, »schwerer als Blei.« Er ließ sich am Straßengraben nieder und öffnete seinen Beutel. Kein Schluck Wasser war darin, nur das Gold glitzerte ihn an. »Was hab ich davon, dass du glänzt wie die Sonne selbst, wo ich doch von der einen Sonne schon genug Durst bekomme«, sagte er in seinen Beutel hinein. »Du dicker Klumpen bist nur schwer, Obwohl ich so vieles mit dir kaufen könnte, bist du mir doch geradezu nichts von Nutzen. Keinen Schatten kannst du mir spenden, nicht den Durst mir löschen, noch mir die Reise verkürzen. Nicht einmal als Kissen für meinen schmerzenden Rücken bist du zu gebrauchen. Da hörte er das Geklapper von Pferdehufen näher kommen. Hans sah auf und grüßte den Reiter, der da auf ihn zukam. »Steh auf, wenn du mich grüßt, fauler Hund«, herrschte der Reiter ihn an. Hans war nie faul gewesen, und so erwiderte er nur, »Ich lass mir von niemandem Befehle geben.« Dann zog er den Klumpen aus seinem Beutel und zeigte ihn dem Fremden. »Hier«, sagte er bestimmt, »sieht so der Lohn eines faulen Hundes aus?« Der Mann stieg sofort von seinem Pferd und verbeugte sich tief. Er war nun sehr interessiert an Hans' Geschichte, und so erzählte ihm Hans von seinen 7 Jahren und dem Gold, das er dafür erhalten hatte. »Nun sitze ich hier«, klagte er dem Fremden, »und kann weder vor noch zurück. Das Gold ist so schwer, dass ich es nicht mehr tragen kann, aber meine Heimat ist noch so weit, und ich kann sie nicht erreichen.« Der Fremde stimmte Hans zu. »Was euch fehlt, Herr, ist ein Pferd.« Da lachte Hans und sagte, »Ja, ich könnte mir für das Gold sicher 40 Pferde und 2 Kutschen dazu kaufen, dann noch ein Fest feiern, auf dem ich genug zu essen und zu trinken hätte. Doch was nützt es mir hier?« Der Fremde verstand sehr gut und war gern bereit zu helfen. »Es wird bald dunkel«, sagte er und blickte zum nahen Wald. »Da wäre es doch besser, auf einem Pferd sicher im Sattel zu sitzen und schnell wie der Wind nach Hause zu reiten, statt hier mit dem Gold an der Straße zu warten.« Hans wollte wissen, wo er denn das Pferd hernehmen solle, und der Fremde machte ihm ein Angebot. »Wie wäre es denn mit einem Tausch? Ich gebe das vortreffliche Pferd gegen das Gold. Hoch zu Ross geht es doch viel schneller nach Hause.« Darauf nickte Hans und sagte, »Eigentlich habt ihr recht. Was nützt mir das Gold hier, wo es mich nur wie einen Anker festhält, bis einer kommt, um es mir zu rauben? Da tausche ich es doch lieber gegen das Pferd und überlasse einem anderen diese schwere Last. Hier ist das Gold und her mit den Zügeln. Ich will nach Hause. Viel Glück mit dem Gold und leb wohl.« Dann setzte sich Hans auf das Pferd. Als sich der Gaul nicht bewegte, drehte er sich zu dem Fremden um, der keuchend den schweren Klumpen davontrug. Er rief ihm nach. »Wie heißt das Pferd, und wie bringe ich es zum Gehen?« Der Fremde lachte und rief zurück, »Ruft es Balthasar, dann schnalzt mit der Zunge und sagt, hopp, hopp!« Hans schnalzte mit der Zunge und sagte, »Balthasar, hopp, hopp!« Und langsam ging das Pferd los. Als er so dahinritt, freute er sich über den Tausch. Sollte sich der Fremde mit dem schweren Ding abmühen, Hans konnte nun auf dem Pferd sitzen, und während es bequem nach Hause ging, kühlte ihn der Wind ab. Er dachte daran, dass seine Eltern sicher stolz seien, wenn er mit dem Pferd nach Hause geritten käme. Und weil er es sich so schön vorstellte, konnte er es kaum mehr abwarten. Da kam er an einen Bach, und da der Durst ihn noch so quälte, wollte er anhalten und etwas trinken. Also schnalzte er wieder mit der Zunge und sagte hopp, hopp, denn er glaubte, das Pferd mit diesem Befehl an- und ausschalten zu können. Doch statt anzuhalten, wurde der Gaul schneller und fiel in einen Trab. Hans hatte große Schwierigkeiten, sich auf dem Rücken des auf- und abhoppelnden Pferdes zu halten. Er meinte, der Klepper müsse ihn wohl falsch verstanden haben, also schnalzte er wieder mit der Zunge und rief noch lauter, »Hopp, hopp!« Das Pferd aber hielt nicht an, es wurde noch schneller, und nun galoppierte Hans geschwind an dem Flüsschen entlang, aus dem er doch so gerne trinken wollte. Er hatte Mühe, sich festzuhalten, und nach kurzer Zeit fiel er herunter. Wieder aufgerappelt, stillte er seinen Durst aus dem kühlen Bach, dann setzte er sich ins Gras und schaute zu dem Pferd, welches friedlich neben ihm stand und graste. »Ach, Balthasar«, sagte Hans zu ihm, »ich wünschte, ich könnte wie du Gras fressen und davon satt werden. Durst habe ich nun keinen mehr, aber arg drückt mich doch der Hunger.« Balthasar wieherte zurück, und weil es bereits dunkel wurde, legte sich Hans unter den Baum. an dem er Balthasar angebunden hatte, und schlief ein. Früh am Morgen wurden sie vom Läuten einer Kuhglocke geweckt. Es kam ein Bauer den Weg am Bach entlang und führte eine Kuh mit sich. Sie grüßten sich freundlich, und der Bauer sagte zu ihm: »Einen schönen Gaul hast du da!« Und Hans erwiderte: »Was nützt mir das schöne Pferd, wo ich doch nichts zu essen habe?« Der Bauer setzte sich neben ihn und öffnete das Bündel, das er mit sich trug. Darin waren Käse, eine Schüssel Quark und eine Flasche Milch. Er gab Hans von dem Käse und dem Quark zu essen und von der Milch zu trinken. Hans griff freudig zu, und während er aß, berichtete er dem Bauern, wie es ihm ergangen war und wie er nach 7 Jahren seinen Lohn erhalten und diesen am Abend zuvor gegen dieses schöne Pferd eingetauscht hatte. »Aber was nützt mir das schnelle Pferd«, beendete Hans seinen Bericht, »wenn ich doch im Sattel verhungern muß?« Der Bauer wußte Rat. »Was du brauchst, Hans, ist eine Kuh. Dann kannst du gemütlich nach Hause gehen und hast unterwegs Milch, Quark und Käse, um deinen Hunger zu stillen.« Hans lachte laut. »Ja, ich könnte dieses schicke Ross verkaufen und mir mit dem Geld davon 10 Kühe leisten. Aber wo finde ich den nächsten Viehmarkt? Ach, was würde ich dafür geben, wie du eine Kuh zu haben, die mich nicht abwirft, sondern mich ernährt.« Der Bauer sagte zu ihm: »Nimm meine Kuh und gib mir dafür dein Pferd. Ihr Name ist Bertha, und sie wird dich sicher niemals abwerfen.« Hans lachte vor Freude. »Wirklich? Du willst mir deine Kuh geben? Großartig! Hier, nimm die Zügel, das Pferd heißt Balthasar.« Der Bauer bedankte sich, stieg auf das Pferd und preschte davon. Hans nahm den Strick, den die Kuh um den Hals trug, und marschierte neben ihr vergnügt weiter. »Hab ich ein Glück«, dachte er bei sich. »Als mir das Gold zu schwer wurde und ich nicht mehr weiter konnte, kam sofort ein Pferd, und als ich Hunger hatte, kam eine Kuh mit Käse, Quark und Milch. Wie stolz werden meine Eltern sein, wenn ich mit einer Kuh nach Hause komme und für alle Milch, Käse und Quark machen kann.« Gegen Mittag wurde er wieder hungrig von dem langen Marsch, und so setzte er sich in den Schatten eines alten Baumes und versuchte, Bertha zu melken. Aber Hans hatte noch nie eine Kuh gemolken, und was er auch tat, kein einziger Tropfen Milch kam heraus. Schließlich ließ er sich neben Bertha ins Gras fallen. Er schlief ein, und als er wieder erwachte, versuchte er erneut, von der Kuh etwas Milch zu erhalten, doch all seine Mühe und sein gutes Zureden waren vergebens. »Ach, Bertha«, seufzte er, »was hab ich denn von einer Kuh, die mir ihre Milch nicht gibt? Wenigstens muss ich dich nicht tragen wie das Gold, und du wirfst mich nicht ab wie das Pferd.« Bertha mute zu ihm zurück. Eine alte Bäuerin mit einem Schwein kam vorbei und sah ihn da sitzen und mit seiner Kuh sprechen. »Was machst du mit der Kuh?«, fragte sie ihn. Hans klagte ihr sein Leid, wie er vom Meister das Gold bekommen hatte und wie er das Gold gegen ein Pferd und das Pferd gegen diese Kuh eingetauscht hatte, und dass er nun nicht wisse, wie man sie richtig melken könne. Die Alte lachte. »Diese Kuh gibt keine Milch, jedenfalls jetzt nicht. Sie ist dürr und schmutzig. Sie scheint schon seit Tagen unterwegs zu sein. Eine Kuh braucht Ruhe und fettes Gras, um Milch zu geben.« Hans war völlig entgeistert. »Aber was mache ich denn nur? Ich muss doch weiter. Ich kann nicht für jede kleine Mahlzeit einige Tage Ruhe auf einer Weide einlegen. Was tue ich nur?« Die alte Bäuerin begann zu weinen und sagte: »Was gäbe ich für eine Kuh, die mich und meine Familie ernähren könnte? Wir haben nur diese junge Sau, und weil wir nichts sonst mehr haben, muss ich sie nun zum Metzger bringen. Dabei ist sie noch so jung und könnte noch so viele Ferkel haben. Es ist eine Schande«, schluchzte sie. Hans tröstete sie und sagte: »Gib mir deine Sau. Sie soll es gut bei mir haben und viele Ferkel bekommen. Nimm die Kuh dafür und bring sie deiner Familie. Bei euch wird die Kuh Bertha genug Ruhe finden und euch reichlich Milch geben.« Die Alte hörte sofort zu weinen auf und sah ihn ungläubig an. »Wirklich? Aber du könntest ein halbes Dutzend Schweine für diese Kuh bekommen.« Hans lachte. »Aber wie wäre dir dann geholfen, wenn ich die Kuh einem reichen Schweinezüchter gebe? Gebe ich sie dir, hast du auch etwas davon.« Die Alte bedankte sich, sagte, die Sau hieße Babsi, und dann nahm sie die Kuh und zog sie mit sich. Hans und Babsi wanderten weiter, und er freute sich auf die fröhlichen Gesichter der Eltern, wenn er mit einer jungen Sau nach Hause käme und selbst ein reicher Schweinezüchter würde. »Hab ich ein Glück«, dachte er wieder, »nun bin ich die nutzlose Kuh los und habe eine Sau, die mir noch viel einbringen wird.« Er ging beglückt weiter, bis sie an einen Fluss kam, und weit und breit kein Fährmann und weder eine Brücke noch eine Furt zu sehen war. Hans wartete ins Wasser, aber Bertha sträubte sich. Hans zog und zerrte an dem Strick, mit dem er sie führte, aber sie wollte nicht ins Wasser. Geknickt ließ er sich neben der Sau nieder und sprach, »Ach, Babsi, warum willst du denn bloß nicht mit mir durch den Fluss? Ich muss doch weiter und du könntest dein Bad sicher gut vertragen.« Babsi grunzte und setzte sich auf. Ein Gänsehirte kam mit seiner Gänseschar dem Fluss entlang. Er sah Hans da sitzen und mit seinem Schwein sprechen, also fragte er, »Was sitzt du da mit einem Schwein am Fluss?« Hans berichtete von seinem Geschick und vom Gold, dem Pferd, der Kuh und wie das Schwein nun den Gehorsam verweigerte, wo er doch weiter müsste. Der Mann und seine Gänse lachten. »Weißt du denn nicht«, fragte er Hans, »dass Schweine nicht schwimmen gehen, wenn sie nicht wollen, und dass sie fast nie wollen? Das Schwein kriegst du hier nicht über den Fluss. Du wirst 2 Tage zurückgehen und einen Fährmann oder eine Brücke suchen müssen. Wenn du hier über den Fluss willst, dann musst du das Schwein hier lassen. Warum gibst du es nicht mir? Und ich gebe dir eine Gans dafür. Gänse schwimmen mit Leichtigkeit über jeden Fluss. Sie wird vor dir drüben sein und auf dich warten.« Hans strahlte vor Glück. »Du meinst das ernst? Du würdest dich um die stinkende Babsi kümmern und mir eine Gans dafür geben? Gut, dass ich dich getroffen habe. Hier, nimm die Sau und gib mir eine Gans. Ich will rasch weiter, denn mein Weg ist noch lang.« Der Hirte bedankte sich und gab Hans seine Brunhilde, die fetteste Gans. Und dann trieb er seine Sau und die anderen Gänse schnell davon. Hans nahm die Gans unter den Arm und ging wieder in den Fluss. Er wartete, bis es zu tief wurde, dann schwammen er und Brunhilde weiter. Der Hirte sollte recht behalten, denn die Gans schwamm besser, als Hans es in den schnell fließenden Fluten konnte. In der Mitte des Flusses konnte er sich kaum mehr über Wasser halten und rief, »Brunhilde, hilf mir, ich schaffe es nicht!« Die Gans hörte sein Rufen und eilte über das Wasser herbei. Hans fragte, »Darf ich mich an dir festhalten?« Und Brunhilde quakte ihn an. Er hielt sich mit einer Hand an ihrem Rücken und gemeinsam erreichten sie das andere Ufer. »Brunhilde«, rief Hans glücklich, »du hast mir das Leben gerettet. Ich danke dir. Du sollst frei sein. Flieg, wohin du willst.« Doch Brunhilde sah ihn nur an und quakte 2-mal leise. »Nein, du willst nicht fliegen?« Wieder quakte die Gans 2-mal. Hans lachte. »Du bist zu fett, was?« Brunhilde quakte leise. »Quak!« »Dann komm doch mit mir nach Hause. Meine Eltern werden nicht schlecht staunen, wenn ich heimkehre mit einer fetten Gans und einer klugen noch dazu.« Brunhilde quakte froh und watschelte mit ihm weiter. »Hab ich ein Glück«, sagte Hans zu Brunhilde, »dass ich dich gefunden habe. Ich habe noch nie von einer so klugen Gans gehört. Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal froh sein werde, Gold gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein und das Schwein gegen eine Gans eingetauscht zu haben. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was ich mit einer klugen Gans anfangen soll, aber toll ist es trotzdem, einen Freund zu haben, der mich verstehen kann.« Sie gingen und watschelten bis zum Abend, schliefen in einer Scheune und waren schon früh am Morgen wieder auf dem Weg. Da trafen sie einen Schleifer. Er hatte an einer Kreuzung zweier Wege sein Holzgestell aufgebaut, indem er einen großen, runden Schleifstein drehte, den er mit einer Kurbel in Schwung brachte. Dabei rief er fröhlich: »Bringt mir eure Scheren und Messer, denn durch mein Geschleife mache ich sie besser.« Hans setzte sich an die Kreuzung und sagte zu dem Schleifer: »Das muss ein schönes Handwerk sein, so frei durch die Lande ziehen und überall den Menschen mit ihren stumpfen Messern und Scheren zu helfen. Ich wünschte, ich könnte mein Handwerk nicht nur in Häfen ausüben, sondern überall, wo ich wollte.« Der Hirte fragte ihn nach seinem Handwerk und was er mit der Gans machte, und Hans erzählte seine Geschichte vom Gold, dem Pferd, der Kuh, dem Schwein und der Gans, von der er noch nicht genau wisse, wofür sie ihm nützen könnte. Der Schleifer hörte sich seine Erzählung an und sagte: »Ich verstehe gut. Ich selbst bin eigentlich ein Dichter.« Hans lachte und fragte, was er denn so reimen würde. Der Schleifer wiederholte seinen Spruch: »Bringt mir eure Scheren und Messer, denn durch mein Geschleife mache ich sie besser.« Hans lachte und fragte, ob er keinen besseren Reim hätte. »Doch«, antwortete der Schleifer, »ich erfinde viele gute Reime, wenn ich den ganzen Tag meinen Schleifstein drehe, und ich habe auch Tinte und Papier in meinem Wägelchen, doch keinen Stift habe ich finden können, seit mein letzter mir zerbrochen ist. In keinem der Orte, durch die ich kam, gab es Stifte oder Federn zu kaufen, und so kann ich meine Reime nicht aufschreiben.« Hans griff in seinen Beutel und holte eine große Gänsefeder heraus. »Nimm diese Feder, die meine Gans Brunhilde verloren hat. Wenn du sie anspitzt, kannst du mit deiner Tinte auf dein Papier schreiben und all die Reime notieren.« Der Schleifer nahm die Feder dankbar an. »Danke, damit kann ich doch sicher 2 oder 3 Tage schreiben, bis sie zerbricht.« Hans sah Brunhilde an und fragte sie: »Brunhilde, meine liebe Gans, wo ich doch nicht weiß, was ich eigentlich mit dir tun soll, willst du da nicht vielleicht lieber mit einem Dichter umherziehen und dafür alle paar Tage seiner Kunst eine Feder spenden?« Brunhilde quakte und watschelte zum Schleifer, der sie auf seinen Wagen hob. »Danke, nehmt meinen Schleifstein dafür, ich brauche ihn nun nicht mehr.« Dann zog er sein Wägelchen eilig davon. Brunhilde quakte noch einmal zum Abschied, und dann waren sie auch schon um die nächste Biegung des Weges verschwunden. Hans saß da und sah seinen Schleifstein an. »Wie werden meine Eltern staunen, wenn ich mit einem Schleifstein heimkehre und ihnen die Scheren und Messer schleifen kann. Hab ich ein Glück, und Brunhilde auch. Dem Dichter wird sie wirklich nutzen können, mit ihrer Klugheit und den vielen Federn.« Dann wollte er sich wieder auf den Weg machen, aber sein neues Handwerkszeug hatte ein Gewicht wie der Klumpen Gold, aber es war doch zu groß, um es in seinem Beutel unterzubringen. »Das Gestell aus Holz kann ich auch selbst zu Hause bauen«, dachte Hans sich und trug nur den schweren Stein mit sich. Den ganzen Morgen mühte er sich ab, den schweren Stein zu schleppen, und er schwitzte und dürstete nach Wasser. Die Sonne stand hoch im Zenit, als er sich müde zu einem Brunnen schleppte, um seinen brennenden Durst zu stillen. Er legte den Stein auf den Rand des Brunnens ab, doch unter dessen Gewicht gab der Rand nach und sein Schleifstein stürzte ins Wasser und versank in der Tiefe. Hans fiel direkt neben dem Brunnen auf die Knie, hob die Hände zum Himmel und rief: »Gott sei Dank bin ich dieses schwere Ding los und muss es nun endlich nicht mehr schleppen. Habe ich ein Glück! Nun kann ich endlich unbeschwert und unbesorgt heimkehren. Wie werden sich die Eltern freuen, mich so glücklich und frei zu sehen!« In diesem Moment sagte eine Stimme hinter ihm: »Du bist ja lustig.« Da stand ein Mädchen, sie war in seinem Alter, und lächelte ihn an. »Da fällt dir dein Schleifstein, den du so mühsam hergeschleppt hast, in den Brunnen, und du dankst Gott dafür. Wie heißt du, komischer Kauz?« Hans strahlte das fremde Mädchen an und sagte: »Hans, und du?« Sie setzte sich neben Hans auf den Brunnen und sagte dann: »Ich heiße Anna, und du bist lustig. Du hättest den Stein doch schon früher wegwerfen können.« Hans erzählte Anna die ganze Geschichte, von seinen Eltern und wie sein Vater ihn in die Stadt gebracht hatte und vom Meister und seiner Belohnung für 7 Jahre treue Dienste. Er erzählte vom Pferd, von der Kuh, dem Schwein, der Gans und dem Schleifstein. Anna musste lachen und fragte Hans, was er nun tun wolle, wo er nichts mehr habe, das man noch tauschen könne. »Ich kehre nun unbeschwert zurück zu meinen Eltern, von denen ich vor langer Zeit gekommen bin«, erwiderte Hans. Anna sagte, dass sie auch in diese Richtung wolle und fragte, ob sie ihn begleiten dürfe. Hans willigte ein und wusste noch gar nicht, wie viel Glück ihm damit widerfuhr, denn er würde nie wieder tauschen und er sollte sich nie mehr von Anna trennen und sollte von nun an mit ihr gemeinsam den langen Weg nach Hause gehen, wo seine Eltern voller Freude darüber waren, ihn wiederzuhaben und dass er nicht allein gekommen war.